Und beim Uber halt genauso irgendwo, also dass wir drei was machen, war eigentlich schon saulang klar, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Und halt mit Mola hatte ich halt schon so ergeben. Für die Sache, die wir machen, hat er halt, erst einmal kennen wir ihn schon so lange zu und auch von der Stimme optimal. Aber für mich liegt halt das Festival, wie soll ich sagen, also mir geht es zum Teil so, dass ich halt merke, ich will mein Teil dazu beitragen, aber ich will auch nicht mehr so tief darin gehen, wie das früher der Fall war. Das heißt, ich will auch für andere Sachen, dabei man dazu in Gefahr ist. Das geht ja auch nicht mehr. Ich nehme das so. Das Kind geht schon gar nicht mehr drücken, das ist schon auch schon zu alt. Eindeutig. Das ist so inbringend, wie wir uns damals umgebracht haben, dass wir präsent waren die ganze Zeit. Das war niemand, der achten muss. Ja, das wüsste ich. Und das ist ja auch das, was du sagst, also mit dem Platz oder die Möglichkeit des Treffens ist schon richtig, der fällt einfach. Und das ist wahrscheinlich auch mit dem Grund. Also wenn ich jetzt da auch vergleiche, einfach mit Berlin, ne? Wobei ich denke, dass mir da unser Zehn also wirklich noch lieber ist. Weil die Berliner, ich habe im Proberaum geprobt mit 30 Bands, da waren Eisbiere, die waren aber wirklich zu, verstehe ich ja. Die Band, mit der wir zusammen im Proberaum heute, da ist mal ein Gespräch zusammengelaufen. Und wer, da hat der Verstärker von dem Gitarristen ein bisschen schräg gestanden, da hat er das nächste Mal angerufen und gefragt, ob wir da drüber gespielt haben oder so Scheiße. Ne? Also da fand ich die Zähne noch zu nah, ne? Noch schlimmer in dem Sinne.